an der Wandergitarre Uwe Himbert. An der Leadgitarre Franz Müller. Der Mann im Hintergrund, Peter. Am Saxophon mit Gipsarm, Ludwig. Unser Aushilfe am Bass, Jörg. Schlagzeug mit Sehnenscheidentzündung, Michael. Und neben mir stehen die Deus. Und damit ich mich nicht vergesse, Morla am Gesang. Kommt aus Saloy.